Donald Duck, he's my little pal. Schon sein erster Auftritt vor 75 Jahren zeigt Donald Duck von keiner besonders liebenswürdigen Seite. Im Zeichentrickfilmchen The Wise Little Hen von 1934 bittet ihn die titelgebende Henne um Nachbarschaftshilfe bei der Feldarbeit und wird hinterrücks ausgelacht. Schon bald erlebt das Publikum einen weiteren typischen Charakterzug. Donalds Jähzorn. Seit damals hat sich nicht viel verändert. Auch mit 75 liegt Donald Duck, wenn er nicht gerade tobt, am liebsten in der Hängematte. Und von Lebenswerk im Sinne beruflicher Karriere kann keine Rede sein. Noch immer trägt er den gleichen Matrosenanzug wie bei seinem Geburtsauftritt und beweist damit mehr Treue zu sich selbst als sein bester Freund und Gegenspieler Mickey Maus. Überhaupt. Mickey Maus. Zwar ist der Mäuse-David die unbestrittene Galionsfigur des Disney-Imperiums, notorisch gut gelaunt, mutig, selbstlos, aber Donald bot und bietet das größere Identifikationspotenzial. Ein Antiheld von mitunter bewundernswerter Zuversicht. Dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Während psychologisch gedeutet Mickey Maus das vernünftige, aber auch langweiligere Prinzip Ich verkörpert, liegen in Donalds Seele ständig Über-Ich und das lustorientierte Es miteinander im Streit. Immerhin, im Gegensatz zum Einzelgänger Mickey Maus, gehört Donald einem weit verzweigten Clan an. Der bekannteste Entenzeichner, Karl Barks, stellte ihm den steinreichen Onkel Dagobert zur Seite. Schon vorher waren seine drei Neffen bei ihm eingezogen und seine Dauerfreundin Daisy Duck beschert Donald immer wieder Momente seltenen Glücks. Okay, du darfst mich zum Essen ausführen. Ja, gleich. Oh, ja, ja. Aber vor allem trägt eine ganze Geistesrichtung seinen Namen. Der Donaldismus. Einer seiner führenden Vertreter fasste die Bedeutung der Comicfigur so zusammen. Donald Duck lesen heißt für das Leben lernen. Gerade in schwierigen Zeiten. Wie sagte unser Jubilar in kluger Voraussicht doch lange vor der Krise? Nichts als Wirtschaftswunder und Wirtschaftswundermänner, wohin man schaut. Trotzdem muss einer den Schmutz wegkehren. Wee, wee, wee, wee.